Herzlich willkommen zum Murstrom-Podcast, dem Podcast rund um Technik und Gesellschaft aus dem schönen Graz. Heute sind wir wieder zu zweit an der Moderation. Der Florian, das bin ich, und der Marc. Servus, Marc. Hallo. Wir reden heute mit Meral über die Code Week. Servus, Meral. Hallo, auch von meiner Seite, Florian und Marc. Gut, warum stellst du dich nicht gleich kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir sprechen? Gerne. Ja, also es sind verschiedene Themen, die ich heute auch mitgebracht habe. Eines ist meine neue Rolle als Digital Champion Austria. Das ist eine Rolle für die Digitale Agenda Kommission in der EU, für die Nelly Kuss als Beratergruppe formiert vor 2 Jahren. Die Kommissarin hat von jedem Land eine zentrale Person gefordert, die eben Überblick hat über die digitale Medienkompetenz im Inland und über alle Initiativen, alle Angebote und auch den Status der Gesellschaft, die Richtung EU berichtet. Und ich wurde vor 1 Jahr mit dieser Aufgabe betraut und mache das seither ehrenamtlich. Und dazu gehören eben verschiedene Aspekte. Also es ist vor allem die digitale Medienkompetenz in der Gesellschaft, angefangen von Kindern, also Jugendlichen, Schulen und auch Lehrende, auch Erwachsene, Berufstätige bis hin zu Senioren, Seniorinnen. Also so einfach den Gesamtzustand in Österreich zu erheben und auch überall nachzufragen, was es alles gibt, das auch zu vermehren, wenn es notwendig ist. Also das ist so mal die zentrale Rolle, die vor 1 Jahr auch in Österreich eben besetzt wurde. Und wir haben mit den weiteren Kollegen, Kolleginnen 2-3 Mal im Jahr gemeinsame Treffen, auch mit der Kommissarin Nelly Kuss, dass wir auch Programmpunkte bestimmen und uns auch einen Plan machen, was wir im nächsten Jahr in den jeweiligen Ländern umsetzen wollen und wo wir auf Hilfe angewiesen sind, also wo wir uns auch gegenseitig unterstützen können. Und ein neues Projekt ist neben dieser Rolle Digital Champion, diese EU Code Week, wo ich eben auch die quasi Koordination in Österreich übernommen habe, damit da wirklich in Österreich was weitergeht, das auch in neue Zielgruppen reinkommt. Und das mache ich quasi so seit 3-4 Monaten. Das auch nicht alleine. Also wir sind ein Ambassadorenteam. Da können viele auch mithelfen. Also wir sind einfach auf Interessierte, auf engagierte Personen angewiesen, die da auch auf einer Seite sich beteiligen und sagen, ich mache den Teil und in meinem Bundesland, in meiner Stadt, dass es eben in ganz Österreich etwas angeboten wird. Ja, sehr schön. Was ist die Code Week? Was macht das genau? Code Week ist eine Woche, um Bewusstsein zu schaffen, dass Programmieren die Zukunft ist, dass die Gabe und die Fertigkeit, Programmieren oder Programme zu verstehen oder Code zu verstehen, uns in Zukunft weiterbringt in vielen Jobs, in vielen Berufen, wo wir uns das jetzt vielleicht noch nicht vorstellen können. Also ich muss nicht Programmierspezialistin sein, aber in vielen Jobs werde ich mit Programmierkenntnissen auch weiterkommen. Also das ist dieses Verständnis weiterzugeben und auch Bewusstsein zu schaffen, dass eben diese Angebote vermehrt auch stattfinden, auch in jüngeren Jahren schon starten für Kinder und Jugendliche, dass es auch spielerisch gelernt wird, dass es auch Spaß macht, dass es nicht nur als Unterrichtsfach ankommt, sondern dass einfach mit dem, was wir heute mit den Technologien vermitteln können, dass viel mehr Menschen begeistert und sie auch in diese Richtungen neugierig macht und auch Interesse weckt. Die Code Week ist aus einer weiteren Beratergruppe von Nelly Kuss entstanden. Das sind die Young Advisors, die sind eben junge Personen aus verschiedenen Disziplinen, also die sind nicht nur aus der IT oder aus der Technikbranche. Sie hatten die Idee, Coding in Europa stärker zu besetzen und haben das so als eine Impulswoche sich vorgestellt und gesagt, alle Länder sollten in einer Woche gemeinsame Aktionen setzen und das eben über verschiedene Altersgruppen, Alterszielgruppen und auch in Schulen, in Privatinstitutionen, auch in Unternehmen, also dass da auch so eine gemeinsame Aktionswoche startet. Und letztes Jahr hat das erste Mal stattgefunden in 30 Ländern mit 300 Events in ganz Europa. Mhm. Dieses Jahr sind wir bei 34 Ländern, also es ist auch ein wenig mehr als die Europäische Kommission, also Europäische Union. Also auch andere Länder können sich beteiligen und es gibt eine zentrale Webseite, also es wird alles zentral auf einer Plattform gemeinsam eingetragen und auch nach außen gezeigt. Also das ist die codeweek.eu und wir haben ein gemeinsames Logo, also das können wir überall nutzen. Und auch die Ambassadoren, die eben ehrenamtlich auch Tätigkeiten übernehmen und sagen, ich mache einfach mit und vertrete diese Mission und schaue, dass das auch mehr wird in meinem eigenen Land. Die Codeweek ist dieses Jahr vom 11. bis 17. Oktober. Mhm. Wo in Österreich überall kann man daran teilnehmen? Ich hoffe, in jedem Bundesland. Also ich versuche jetzt seit eben Mai, Juni sozusagen alle Interessierten, alle bisher aktiven Personen zu vernetzen. Sie über verschiedene Kanäle, also wir haben eine Mailingliste und Facebook-Seite und jetzt auch eigenes Blog und auch einfach mich überall anzutreffen, Twitter, dass interessierte, aktive Personen sich einfach beteiligen und so verschiedene Events in dieser Woche ansetzen. Ich habe bisher geschafft, eben in Linz, Salzburg, Wien, St. Pölten, Burgenland ist auch ein aktiver dabei, der auch gesagt hat, er macht auch ein Event. Sie haben im Sommer ein Sommercamp gemacht für Jugendliche für eine Woche. Das kann er jetzt im Schuljahr nicht wiederholen, aber vielleicht ein spezielles Event einfach in dieser Woche zu machen, um dann auf sein Event im nächsten Jahr im Sommer auch hinzuweisen und das vielleicht auch als Beispiel für andere darzustellen, die wo dann andere Firmen das übernehmen können, also diese Ideen. Es geht auch darum, dass eben Pilotprojekte in dieser Woche, weil die Woche ist kurz, ja in 5, 6, 7 Tagen, kann man jetzt nicht alle Jugendlichen und alle interessierten Erwachsenen auf einem Schlag erreichen, aber dort wollen wir eben so Beispiele setzen, was kann man machen, wie kann man einsteigen, wo sind die Ressourcen, also was gibt es auf Deutsch, wo kann ich mich jetzt schon informieren, kann ich das selber lernen, brauche ich vielleicht eine Gruppe, wo kann ich mich einfach mit anderen vernetzen, die es schon können. Also dass in dieser Woche einfach das Bewusstsein geschaffen wird, dass es viele Ressourcen gibt, auch speziell in Österreich oder im deutschsprachigen Raum. Also es ist nicht nur alles auf Englisch, also man kann auch so sich gegenseitig helfen oder die Experten, Expertinnen über diese Plattformen kennenzulernen, wo man dann selbst sagt, hey, das interessiert mich, ich gehe mal zu einem Python-Kurs oder ich gehe mal zu einer App-Entwicklung, ja, sei es Windows oder Android, was auch immer. Also es ist die Bandbreite sehr breit. Mhm. Und die Bundesländer, wie gesagt, ich warte auf Angebote aus Graz. Ich habe jetzt eben ein paar schon kontaktiert, aber hoffe, nach dem Podcast können noch mehr werden. Mhm. Ja, das können wir vielleicht auch nochmal dazu sagen jetzt. Wir sind gerade in Graz, natürlich wir. Aber die Meral ist heute auch extra nach Graz gereist. Heute gibt es dieses Pre-Code-Week-Meetup, also das vor dem Event, das Meetup irgendwie, um Ideen zu sammeln einfach und vielleicht schon was in die Bahn zu leiten für Graz. Gibt es Ideen für Graz oder gibt es irgendwie Hoffnung, was soll da heute bei diesem Meetup rausschauen? Oh ja, also mit TU Graz war ich schon in Kontakt. Also sie wollen auch etwas machen, hoffentlich, dass sie das auch realisieren können. Wir haben einige Firmen angeschrieben, also sie können auch Workshops machen. Also ich warte einfach auf die Initiativen, weil Ich werde nicht jetzt in allen 9 Bundesländern physisch vorhanden sein können, aber die Ideen hinzubringen und auch einfach auf Aktive zu warten, dass sie dann etwas auch mit aufnehmen und sagen, dass, also es können die Schulen selbst etwas machen, also dass sie sagen, eine Woche Coding, okay, bei uns passiert in dieser Woche speziell etwas über Coding, also wir schauen, dass das Thema vorhanden ist. Für Lehrende können Angebote geschaffen werden, also in Wien ist jetzt Wiener Bildungsserver dabei, dass sie 3 Spezialworkshops für Lehrer, Lehrerinnen aufgesetzt haben in dieser Woche. Das kann ein Beispiel sein. Und Coworking Spaces können sagen, wir haben Platz, kommt und macht euren Meetup bei uns oder schaut, dass ihr so ein offenes Coding-Nachmittag macht, wo Experten, Expertinnen vor Ort sind, wo andere dazukommen und lernen können. Mhm. Und ja, das ist ein Start und nächstes Jahr wachsen wir noch mehr, hoffe ich. Das heißt, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das in jede eigene, also jeder eigene Ort oder jede Lokalität, wo man zur Codeweek kommen kann, hat ihr eigenes Programm und ihr eigenes Konzept, wie sie programmierenden Leuten näher bringt. Richtig, ja, es ist sehr flexibel, also es gibt keine jetzt Vorgabe, was alles in der Woche stattfinden muss. Es ist mehr oder weniger einfach den Interessierten überlassen, was sie in dieser Woche zusammenbringen können. Also wir machen den Aufruf und ich schaue, dass eben mit diesen ersten Ambassadoren, Ambassadorinnen, dass da in jedem Bundesland das aktiv bleibt, dass eben unsere Webseite auf codeweek.at auch alle Events beinhaltet und beschreibt, dass alles gefunden werden kann. Und wir helfen auch mit Expertenwissen. Also wenn jemand sagt, ich brauche Hilfe, um einen Workshop aufzusetzen oder wer kann mir das machen? Also die Plattform soll einfach dazu dienen, dass sich Angebot und Nachfrage findet. Also wo wir sagen, okay, es muss nicht immer jetzt ein Event schon vorgeplant sein, aber jemand kommt und sagt, hey, ich brauche etwas. Und dann kann man auch loslegen und sagen, okay, wie lösen wir eben diese Nachfrage, also die brauchen Experten, Expertinnen, von wo bekommen wir das und wo haben wir Räumlichkeiten. Also es geht auch in diese Richtung, also dass wir so. Ist es schwer, freiwillige Experten zu finden, die sich da eine Woche zur Verfügung stellen? Leicht ist nicht, wie bei allem, was Freiwilligkeit anbelangt. Es ist einiges schon im Werden. Mhm. Also ich bin schon zufrieden, muss ich sagen. Ja. Also es kann mehr werden, auf jeden Fall. Und deswegen auch der Aufruf eben auf allen Kanälen. Also jetzt war ich im Sommer ein bisschen inaktiv, ja, muss noch besser werden, auf jeden Fall. Vor allem diese Verbindung von Anfängern, Anfängerinnen mit den Experten, Expertinnen. Also das soll eben in dieser Woche auch stattfinden, dass da auch Bewusstsein vielleicht so geweckt wird und gesagt wird, okay, weil die professionellen Programmierer, Programmierer wissen nicht immer, okay, was kann ich anbieten? Ja? Also für sie ist alles neu, wenn ich sage, ja, macht etwas in dieser Woche. Aber wenn wir jetzt mal so Beispiele setzen und sagen können, okay, das hat was gebracht, das hat so funktioniert und das könnte man vervielfältigen, auch vielleicht in anderen Städten oder auch mehrmals anbieten, weil da eben nachgefragt wird. Also das ist dann auch schon ein Anstoß. Also dass man sozusagen ein Konzept kriegt, was man voraussetzen kann bei gewissen Leuten, wie man vorgehen kann, damit man gewisse Themen durchbringt sozusagen und ein gewisses Grundbildungslevel sozusagen für Programmier, was für sich Tätigkeiten, also für Scripting oder sonstiges, dass man das beibringen kann. Ja, also es soll eben als erster Anstoß und als erste Anlaufstelle, also wo jemand sagt, hey, ich will programmieren lernen, wo kann ich das? Dazu dienen wir und alles, was in Österreich angeboten wird, versuchen wir abzubilden, zu sagen, unterm Jahr kannst du auch dahin gehen, dorthin gehen. Also es gibt ja auch Meetups, es gibt auch Labs, wo man sich auch so beteiligen kann, also dass das bekannt wird. Also darum geht es auch, dass es alles, was vorhanden ist, auch bekannter zu machen. Es gibt zum Beispiel Pi Graz, das möchte ich auch kurz ansprechen. Ja, also ein einmal im Monat stattfindender unter Anführungsstrichen Stammtisch. Ja. Also es ist ein Meetup eigentlich mehr als Stammtisch. Mhm. Und da werden diverse Python-Themen, also Python ist eine Scripting-Sprache, ja, für die, die es nicht wissen, werden dort angesprochen. Da geht es dann um Libraries oder ja, relevante Themen. Mhm. Und sowas ist sicher auch ein guter Anlaufpunkt, okay, unterm Jahr, wenn die Code Week nicht gerade ist. Okay, also dann können wir sie gleich dazu einladen, ein, genau, Spezialevent. Genau, das wäre sicher, die, mhm, wären sicher ja, dabei, das glaube ich ja schon, ja. Was erzählt man jemandem, der einen Computer unregelmäßig nutzt, vielleicht zum E-Mail checken, zum Facebook schauen, mhm, wie begeistert man jemanden fürs Programmieren? Wie bringt man den dazu, dass er überhaupt zur Code Week schaut? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Wir werden sehen, ob wir das gut lösen können. Es ist sicher so, also, dass da schon mal ein Grundinteresse da sein muss. Ja. Also, mhm, so ganz ohne sich dafür jemals interessiert zu haben, da kommt man vielleicht nicht so leicht vorbei. Also es ist auch vom Angebot her wird schon so sein, dass es für Anfänger, Anfängerinnen Angebote werden, sein werden. Aber wir werden jetzt nicht alle, die von Haus aus keinen Zugang haben, dazu überreden, jetzt auf einmal mit Programmieren anzufangen. Also es geht vor allem darum, die Interessierten wirklich dazu zu bringen, sich damit zu befassen, mhm, oder die Neugierigen, also dass sie diese Neugier nicht verlieren, also in den jungen, mhm, Jahren oder weil sie gerade vielleicht mit dem Studium anfangen, wo sie sagen, hey, ich habe so viel zu tun, ich komme da nicht, und aber sie hätten gern hätten gern diese Unterstützung oder dass jemand einfach Angebote für sie auch schafft. Also ich glaube, wir stehen dort, dass wir mehr oder weniger diese Zielgruppe erreichen. Mhm. Und auch Lehrende zu begeistern, dass sie das nicht nur als Informatikfach sehen, weil, mhm, das ja auch in den späteren Jahren anfängt, aber dass es auch wirklich in die Schulen langsam reingeht, wo das als Allgemeinwissen auch mit genau, bedacht, ja, wird, dass Informatikbegriffe oder algorithmisches Denken, dass das eine Erweiterung zur Mathematik ist und, mhm, das Programmieren nicht nur so hardcore, ich sitze vorm Computer und mache nur Programmierschritte, genau, sondern dass das ein Verständnis ist. Sehr schweres Thema, ja, glaube ich, weil gerade die Schulbildung, in Lehrpläne einzugreifen, mhm, Informatik als Lehrfach zu etablieren, das ist ziemlich sicher ein schweres Thema. Wie schafft man das EU-weit unter einen Hut zu bringen? Oh, EU-weit sicher nicht, weil Bildung ist Landessache. Eben, genau. Mhm. Aber ich meine, ein Gesamtkonzept wird es geben müssen irgendwann mal. Es gibt Empfehlungen und es gibt eben Beispiele aus anderen Ländern, wo wir uns das genauer ansehen können, und Österreich kann sich auch danach orientieren. Also mein Wunsch wäre, dass wir uns langsam auch in die, mhm, Richtung bewegen, dass Computing Computer-based Thinking, also dass mehr in den Lehrplan auch einfließt. Mhm. Also wie gut siehst du die Chancen, dass das in den nächsten 5 bis 10 Jahren, dass es ein Fach Informatik, sagen wir einfach so dazu, mhm, im Moment, von, was weiß ich, in den allgemeinen höheren Schulen, Hauptschulen, von der 1. bis zur 8. Klasse oder halt alle Schulstufen vorhanden sein wird, beziehungsweise dass das vielleicht sogar schon in der Volksschule das Fall sein wird, wo es wirklich wichtig wäre. Es wird schon Einfluss haben. Als eigenes Fach glaube ich nicht. Es ist im Moment in Österreich mehr oder weniger alles Querschnittsmaterie, das neu dazu kommt. Mhm. Aber dass es dazu Angebote gibt und auch Ressourcen gibt, die die Lehrer, Lehrerinnen nutzen können, mhm, und vor allem auch die Lehrer selbst ausgebildet werden. Also dass sie, mhm, das Verständnis auch schon mitbekommen für ihr Unterricht. Das heißt, jedem Fachlehrer sozusagen Informatik mitgeben, damit er das in sein Fach irgendwie integrieren kann. Genau, also die Lösung muss ich mir erst anschauen, weil die kommt sicher nicht, ja, nur von mir, weil da ich kann den Wunsch äußern, dass ich denke, dass es noch in frühen Jahren anfangen soll. Mhm. Wie ist der aktuelle Stand eigentlich in Österreich? Also Richtung Informatik, irgendwie Programmieren. Wie steht da Österreich da auch im Vergleich jetzt mit den restlichen EU-Ländern? Gibt es da Initiativen? Gibt es überhaupt schon irgendwas in der Richtung in den Schulen oder wie sieht es da aus? Ja, also Informatikfach als Pflichtfach ist ab der wievielten Klasse ist es dann? In der Oberstufe. In der Unterstufe ist es je nach Schultyp, also ist nicht als Pflichtfach. In der Volksschule, soweit ich weiß, ist es sehr eingeschränkt. Also da sind wir sicher eher nicht in den vorderen Ländern. Also da sind andere Länder, die jetzt vorgreifen und sagen, Computer, Fachbegriffe und auch Programmieren soll in jungen Jahren gelernt werden. Also Österreich hat da noch keine eigene Initiative gestartet. Und es hängt dann wahrscheinlich auch viel von den einzelnen Lehrern ab, wie stark das irgendwie forciert wird, wie das dann... Ja, Lehrern und auch die Infrastruktur, also ja. Wie lernt man das Ganze, wie bindet man das in das Unterricht, also in das Schulsystem ein, also das ist noch nicht, soweit ich weiß, vorgesehen. Infrastruktur jetzt im Sinne von Computerräumen oder? Genau, also mit welchen Mitteln lernen wir das, wie bringen wir das bei und vor allem auch in welchen Fächern wird das vorkommen, also da sind wir nicht... Wie kämpft man gegen eine gesellschaftliche Akzeptanz, dass man Mathematik nicht mag, an? Also als Informatiker ist ja relativ verwandtes Fach, sage ich mal, prozedurales Denken, Algorithmen und so. Wie bringt man das aus der Gesellschaft raus, dass die Leute sagen, Mathematik, da war ich nie gut in der Schule? Eigentlich die Experten, Expertinnen sagen, also Programmieren hat mit Mathematik nichts zu tun. Ja, aber ich die Computer sind, das ist sagen, genau, also das legt sich genau, mir kommt das zumindest so vor, dass viele sagen, ja, das lerne ich nimmer oder das ist mir Computer, ja, war ich nie gut. Und das ist einfach gesellschaftlich akzeptiert, wenn man das sagt. Ja. Da wird man nicht komisch angeschaut, wenn man das bei irgendeiner Party zugibt. Und das muss sich meiner Meinung nach ein bisschen ändern, dass man Kinder dazu bringt, dass sie das nicht mehr so lernen. Das sollte eigentlich auch eine eine Aktion von dieser EU Code Week sein, dass wir die Beispiele so setzen können, dass jeder sagt, hey, ich kann damit auch was anfangen. Also dass alles so leicht und spielerisch gezeigt wird. Also die Jugendlichen und die Kinder Interesse bekommen, mitzumachen und auch Erwachsene selber sich auch einsetzen können, auch die vor allem Lehrpersonal, also wo sie sagen, okay, ich verstehe, worum es geht und ich verstehe, wie ich das weitergeben kann. Also das wäre sozusagen ein Ziel von uns, aber ich habe noch keine genaue Vorgabe, wie dieser Prozess laufen wird. Also wir versuchen in dieser Woche so Beispiele aufzuzeigen und die Interessierten dazu einzuladen, mitzumachen. Also und du hast gesagt, schauen. Die Code Week findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Das war letztes Jahr schon mal. Gibt es vom letzten Jahr irgendwie ein Outcome? Gibt es da irgendwie Berichte oder also wie ist das gelaufen? Auf dem Blog vom letzten Jahr gibt es die Berichte von den Ländern, wo stärker auch Events stattgefunden haben. In Österreich waren nur 3 Events, also von dem her war jetzt in Österreich nicht so eine Nachberichterstattung. Aber dieses Jahr ist auch unser Ziel, dass eben alle Events gut dokumentiert werden und auch als Ressource für die nächsten Workshops und auch für die nächsten Aktionen dienen können. Also deswegen auch gibt es eine neue Seite unter codeweek.eu. Alle Ressourcen, die in jedem Land vorhanden sind, dass man sie dort auch einträgt. Also vor allem deutsche Inhalte dass das auch bekannt wird. Also das schauen wir, dass da auch ein sozusagen ein Review-Prozess ist nach der Woche. Wie gut ist eine Aktion angenommen worden? Wie waren die Inhalte, die vermittelt wurden? Und wie kann man auch das vervielfältigen? Also es geht auch darum, dass das vielleicht auch zu verbreitern und nicht nur in einer Woche zu belassen. Wenn etwas regelmäßig stattfinden kann, wenn es wöchentliche zum Beispiel Coding-Clubs gibt, die Jugendliche ansprechen und sagen, okay, jeden Montag ist einfach in einem Raum ein Experte und arbeitet mit den Jugendlichen über eine bestimmte Programmiersprache. Also dass eben solche Aktionen dann aus dieser Woche auch starten. Also das wäre unser Wunsch. Wenn das jetzt schon jemand machen will, also so wöchentlich oder von mir aus monatliche Veranstaltungen in der Richtung, kann man sich dann jetzt auch schon an euch wenden und da irgendwie Erfahrungsaustausch machen oder? Oh ja, einfach, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Also da gibt es eben ein paar Beispiele aus England oder Irland, auch aus Amerika, was jetzt auch verstärkt Finnland und Polen auch versuchen, wirklich für jüngere Generationen eben Programmieren zugänglicher zu machen. Also von diesen Beispielen können wir lernen. In Österreich habe ich eben noch keine Initiativen angetroffen, also die wirklich regelmäßig stattfinden. Also ein paar Mal haben so Coding-Dojos stattgefunden, mit Jugendlichen zu arbeiten. Aber die haben sich also nicht weiter getragen. Im Moment kenne ich keine. Okay. Gibt es schon Methoden oder Werkzeuge, mit denen man oder von denen es gute Erfahrungen gibt, wie man jemanden Grundschritte des Programmierens beibringt? Also ich denke jetzt speziell an, was weiß ich, an ein Arduino oder an Raspberry Pis oder irgend so wie. Gibt es da irgendwas, was sich bewährt hat? Oh ja, also wir orientieren uns auch an den natürlich Institutionen, die solche Schulungen, Aktionen und Workshops regelmäßig machen und haben auch von ihnen Ideen bekommen, wie vor allem in kurzer Zeit so eine Schnupperstunde oder so ein Einstieg ermöglicht werden kann. Und da ist sicher, ich meine, erstens Raspberry Pi auch mit Scratch, also das Scratch als Sprache zu vermitteln und auch Arduino eventuell, also wenn man da noch in diese Richtung auch geht, oder auch jetzt kommt Scratch Junior, wirklich noch für noch kleinere Kinder, also die noch nicht schreiben, lesen können, also auch im Kindergartenalter. Dann gibt es auch von Österreichischer Computergesellschaft, die auch verschiedene Schulungen anbietet, auch B-Bot oder also diese Varianten, also die von Ihnen vorbereitet sind, auch als Grundkurs zu übernehmen und sonst wirklich mit Sprachen anzufangen, also mit einer das vielleicht in den späteren Jahren, also nicht gleich in der Volksschule, aber in der Unterstufe eventuell. Ja, von der TU Graz gibt es zum Beispiel CatDroid. Genau, das wollte ich, CatDroid. Ja, genau. Ja. Genau, das ist eine Programmier-App für Smartphones. Genau, ja. Und für Android, glaube ich, ja. Für Android im Moment, genau. Und ich versuche gerade auch zu lernen, was auch nicht immer einfach ist, aber das ist sprachbasiert und dass man das Programm selbst zusammenstellt, ohne eben Syntax. Rein am Handy. Ja, genau. Und da versuchen wir auch eine Kooperation zu starten, dass wir das auch wirklich begleitet machen können, wie Jugendliche sich selbst das auch aneignen. Also das schränkt sicher mal die Einstiegshürde, was die Hardware betrifft, drastisch, wenn man das gleich am Mobiltelefon sozusagen verwenden kann und lernen kann. Ja. Ja, ja, es ist im Moment eben nur für Android, aber ich schätze, die meisten Jugendlichen haben ein Smartphone oder Tablet und vielleicht können auch Schulen in Zukunft sowas für Lernzwecke auch zur Verfügung haben. Also das wäre schon mal auch eine gute Zukunftsperspektive. Genau, und von den Sommercamps kann ich noch erzählen. Also, ja. Also ich muss Output eben, wie ihr schon gefragt habt, also was hat sich bewährt, das müssen wir jetzt nach dieser Sommercamp-Woche auch von Burgenland erfahren, weil da war ich in der Zeit nicht da, aber das war eben der Wunsch, eine Woche lang mit Jugendlichen, also 10 bis 12 Jugendlichen in der also JavaScript zu lernen, ja. Und wirklich eine App zu entwickeln, die Jugendlichen auch selbst dann von zu Hause aus anwenden können. Ja. Also so in einer Umgebung zu haben, wo sie auch selber Zugang haben. Mhm. Und das sind eben die Beispiele, die es so als erste Impulse in Österreich gibt. Mhm. Und wir werden das auch auf CodeWeek auf jeden Fall als Ressource bereitstellen und sagen, was dort passiert ist, wie das angenommen wurde und dass das auch vielleicht in andere Bundesländer übertragen wird. Also das ist sehr gut. Genau. Also jeder bringt auch seinen Teil. Also das war eben der Programmierspezialist Franz Knipp. Er hatte die Idee, er hat gesagt, er will in seinem Dorf etwas machen, ja, damit die Jugendlichen nicht wegziehen müssen, sondern wirklich auch dort sich beschäftigen können. Und seine Stärke ist eben JavaScript und hat sich eben das ausgesucht. Also deswegen, es kann auch auf unterschiedlichen Wegen Programmieren, ja, beigebracht werden. Also es ist, genau, auch nicht gesagt, dass alle den gleichen Weg durchlaufen, genau, müssen. Ja, ja, sicher, wenn der Experte vor Ort halt gerade, was weiß ich, eher C kann als, genau, als, ja, JavaScript oder Python oder sonst was, dann ist vermutlich vernünftiger, er bringt in der eigenen Lieblingssprache jemandem was bei, weil er sich da einfach besser auskennt. Ja? Mhm. Zu JavaScript, da gibt es auch in Graz eine User Group, die sich regelmäßig trifft. Okay. Mhm. Ja, habe ich persönlich zwar noch nie vorbeigeschaut, aber die treffen sich auch so alle Monate einmal. Mhm. Okay. Ja? Ja, Graz ist sehr aktiv. Also hoffentlich auch noch mehr Angebot. Hoffentlich. Ja. Ja, wir hoffen, dass die lieben Hörer, die CodeWeek aktiv unterstützen können, natürlich. Ja. Ja. Sehr gerne. Mhm. Ja. Ja, wir sind auf Twitter, CodeWeek.at, auf Facebook in einer Gruppe und die Mailingliste, wenn man eben die CodeWeek-E-Mail-Adresse anschreibt, wird man auch auf die Mailingliste aufgenommen. Und mit Ideen und Kontakten, Netzwerken weiterhelfen. Sehr gut. Ja. Neben der CodeWeek, was hast du sonst noch für Projekte am Laufen? Was sind sonst deine Aktivitäten? Derzeit schreiben wir an einem Leitfaden für das neue Arbeiten im Netz. Also es soll für Einsteiger, Einsteigerinnen so ein kleines Büchlein sein, ja, was alles im Netz möglich ist oder wo die Netzaffinen sich so weiter bewegen. Das haben jetzt 60 circa Blogger, Bloggerinnen unterstützt und haben Beiträge erstellt zu unterschiedlichen Themen wie Informationssuche im Netz, Kommunikation im Netz, Zusammenarbeit im Netz oder Arbeiten im Netz, also Bewerbung und auch Karriere, also wie suche ich, wie finde ich oder überhaupt Jobs im Netz, die auch so wie Microtask-Plattformen, wo kleine Aufgaben vergeben werden, also wo das alles beschrieben wird, was es alles gibt und auch Online-Shops, welche Tücken es gibt und so weiter. Also das wird so Verhaltensregeln, ein kleiner, wie man sich oder auf was genau, ein bisschen sollte, so praktische Tipps und ein bisschen so Überblick, was sind die Erneuerungen, was bringt das Netz auch in die Arbeitswelt, und das haben wir jetzt über den Sommer geschrieben. Mhm. Jetzt ist gerade in sozusagen Begutachtung, ja, dass das so ein bisschen vereinheitlicht wird, alle Artikel in der Länge und Format und so. Mhm. Und dann wird es im Herbst online publiziert. Unter welchem Namen? Das ist auf werdedigital.at. Ja. Und das wird dort auch als Online-Publikation erscheinen. Im Herbst, wie gesagt, genau Datum habe ich noch nicht. Und auf werdedigital.at wird das dann so zu finden sein. Also das ist eben die Schiene, die ich als Digital Champion betreue, für alle Menschen, die ins Netz einsteigen wollen und die Hilfe brauchen. Und da geben wir auch Überblick, was es alles in Österreich gibt, also wo man sich auch hinwenden kann, wenn man Schulungen sucht, wenn man Experten sucht, wenn man auch vielleicht Lehrgänge machen möchte, also wenn man noch mehr im Netz machen will. Mhm. Also da starten wir gerade mit Blog und auch so Dossiers, wo wir so Spezialthemen annehmen und schauen, wie ist der Stand in Österreich. Und eben Leitfaden war sozusagen das erste Projekt. Mhm. Und ist jetzt gerade in Fertigwerden. Mhm. Wie finanziert man so eine ehrenamtliche EU-Tätigkeit? Erstens mit viel ehrenamtlicher Engagement, aber auch mit Unterstützern und Unterstützerinnen. Ja, natürlich. Okay, also über Sponsoring. Und genau, also über öffentliche Gelder, Spenden und Sponsoren und Menschen, die mitmachen und so. Also alles zusammen. Mhm. Ja. Und das funktioniert so halbwegs, oder? Man muss einen langen Atem haben, okay, wie bei allem. Und ja, öffentliche Gelder sind, also für uns gab es eine Erstfinanzierung und schauen wir mal, also das ist eben für ein paar Projekte jetzt mal geplant. Und für alles Weitere wird auch genau angesucht und auch vielleicht auch EU-weit angesucht. Also da sind wir gerade dabei, erst zu eruieren, was wir machen können, noch weiter. Das noch größer zu machen. Ja. Hast du noch was? Ja, ein Stichwort habe ich mir noch aufgeschrieben. Stichwort Computerführerschein. meine Meinung dazu ist, ich habe ihn nie gemacht. Mhm. Ich habe ein IT-Studium absolviert, war der Meinung, das braucht man nicht. Wie ist deine Meinung zum Computerführerschein? Bringt der was in Sachen Coding? Hat der irgendeine gesellschaftliche Akzeptanz, so was jetzt Stellenausschreibungen und Bewerbungen und so betrifft, wenn es jemand in seinen Lebenslauf schreibt? Mhm. Können sich die Firmen darauf verlassen, dass derjenige oder diejenige das Gebiet des Computerführerscheins, ich glaube, das sind so Basis, Word und Excel und so Sachen, dass man das dann kann oder kann man sich darauf nicht verlassen? Es ist wie bei allen Führerscheinen. Ja, also im Autoverkehr würde ich auch gerne jedes Jahr einen Führerschein erneuern, aber ich selber will das ja auch nicht machen. Nein, es ist auch sicher, also Computerführerschein, wie es im herkömmlichen Sinn war, war schon sehr stark desktop-orientiert. Also das muss auf jeden Fall aufgeweicht und auch erweitert werden und das hat schon stattgefunden, was ich dieses Jahr auch miterfahren konnte. Den habe ich selber nicht gemacht, aber es ist jetzt auch mehr Allgemeinwissen, auch Online-Wissen, weil das ist ja auch... Das heißt, so Themen wie der Leitfaden, sowas wird nicht... Ein bisschen noch weniger, also das ist schon mehr sehr speziell. Also das wäre mein Wunsch, dass das auch wirklich reinkommt, alles was so... weil viele arbeiten mit Free Software oder Open Source und das war nicht abgebildet bisher. Und deswegen wäre ich zum Beispiel in dem gar nicht mit den Punkteanzahlen weitergekommen. Ja. No. Und auch dieser Stellenwert ist das. Also es ist sicher eine Zertifizierung, ja. Dass, wenn man sonst gar keine Möglichkeit hat, das zu erlernen oder das nachzuweisen, dann ist es auch sicher nicht verkehrt, den Computerführerschein zu machen. Und in einigen Schulen wird das auch angeboten im Schulsystem, dass man darauf lernen kann und dann die Prüfung ablegen kann, was ja kostenpflichtig ist. Da wäre ich natürlich dafür, dass das mehr oder weniger also ein Angebot ist, das für alle möglich ist zu machen. Also das wäre natürlich mein Wunsch. Müsste ich schauen, wie man das finanzieren könnte. Weil das ist schon eine Hürde, das jetzt nicht zu machen, also wenn wenn die Zertifizierung etwas kostet. Aber auf jeden Fall die Themen zu erweitern, also dass das wirklich auf die neuen Anwendungen im Netz auch und auch mobil erweitert ist. Mhm. Und ja, für die Unternehmen ist das schon ein Indikator, wenn jemand das gemacht hat, denke ich. Das ist auch ein sozusagen eine Bereitschaft, sich mit Neuem zu befassen, ja, und sich auch darauf einzulassen, das zu lernen. Ja. Und das natürlich zu beherrschen, ist immer mit der Praxis so abhängig. Ja. Also wenn ich es vor 10 Jahren gemacht habe, dann bleibt das nicht. Und das ist ja auch, also wir sehen in der Gruppe auch, wenn wir sagen, digitale Medienkompetenz, ja, die müssen wir ständig weiterlernen. Ja. Also da kann ich nicht sagen, ich bin Absolvent, fertig, ich kann das in einem Jahr, ist alles wieder anders. Und es ist vielleicht ein wenig auch hilfreich, so Themenkomplexe zu kennen und zu verstehen, was das Ganze ausmacht. Ja, wenn ich jetzt heute sage Cloud Services, ja, also da kann ich vielleicht die Buttons auch betätigen, ja, wo ich was, aber dass ich verstehe, okay, was hat sich dadurch verändert und wo sind jetzt die Daten, also dass ich den ganzen Zusammenhang erfahre und das auch als Verständnis schon verinnerliche. Also es sollte unsere Medienkompetenz dorthin kommen, ja, nicht nur jetzt, ob ich jetzt in einem Softwareprogramm die richtigen Schalter finde und ob ich die richtigen Kürzel kenne. Genau, das sondern einfach, dass die Grundkonzepte verstanden werden, damit man neue Technologien, die hinzukommen, besser einordnen kann. Ja. Dass man selbstständig dann mit einem neuen Produkt arbeiten kann, also dass man da dahin wächst, dass man diese, weil ich kann in ein Auto einsteigen und weiß, wenn ich Führerschein gemacht habe. Genau, das hat sich seit 100 Jahren die Bedienung nicht geändert. An ja, obwohl jetzt die neuen. Es kommen neue Regeln dazu. Starthilfe, okay, wo ja, muss ich jetzt den Schlüssel drehen? Das Basisinterface, sage genau, ich mal, das ist das gleiche geblieben. Ja, so, Lenkrad, Schalthebel, genau, so, die Pedalen. Wo ist mein Motor? Wenn irgendwas abstirbt, dann weiß ich, okay, was sollte ich tun? Also so in vereinfachten Worten. Also das sollte auch unser Ziel sein, dass dieses Wissen zu vermitteln und nicht nur jetzt die Befehle auswendig zu lernen. Ja, zum Coding ist dann noch ein weiterer Schritt. Also das setze ich nicht unbedingt gleich. Also es ist auch nicht, alle werden sicher nicht beides machen müssen oder wollen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir haben es größtenteils. Es sei denn, Flo, du willst noch? Ich habe eigentlich keine Fragen mehr soweit. Gut, dann sehr schön. Ja, können wir nochmal Code Week EU findet statt von 11. bis 17. Oktober 2014 überall EU-weit. Genau. Sogar außerhalb der EU, hast du vorhin gesagt. Genau, ja. Und es können sich gerne jederzeit noch neue Leute, Projekte, Initiativen melden, die da irgendwie mitmachen wollen, die sich da mit einbringen wollen, die selber Veranstaltungen machen wollen in dem Rahmen. Es gibt einen Twitter-Account, Codeweek EU. Genau. Es gibt eine Facebook-Seite. Codeweek AT auch. Codeweek AT gibt es auch, ja. Eine Facebook-Seite, Code EU. Google Plus-Gruppe gibt es auch. Und eine GitHub-Seite, Code.eu. Genau, ja, dort passieren alle programmiertechnischen Sachen. Ja. Also wer sich schon ein bisschen mit Code auseinandergesetzt hat, kann dort einen Blick hineinwerfen und sich informieren. Ja, dann hoffen wir, dass in Graz noch was passieren wird. Genau, Codeweek. Wenn es dann soweit ist und es Veranstaltungen gibt, gibt es unter codeweek.at Informationen. Ja. Ja, und wenn sich Sponsoren finden, die Codeweek noch unterstützen wollen, die werden auch noch gesucht. Gerne. Ja. In jeder Form, also Raum, Person und finanzielle Mittel. Genau. Sehr schön, dann hoffen wir, dass das ein Erfolg wird, dass das dann auch fortgesetzt wird in Zukunft. Und ich sage vielen Dank fürs Interview. Danke fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Und wir beschließen jetzt die Sendung. Die Folge wird es wie immer als freien Download im Internet geben, auf moorstrom.at wahrscheinlich. Als Torrent. Als Torrent. da hört man ja immer so böse Sachen. Aber wird es auch geben. Die Musik am Anfang und am Ende ist natürlich freie Musik. Genau. Unter Creative Commons Lizenz. Das heißt, ihr dürft, sollt, müsst das alles runterladen. Und natürlich Credit geben. Natürlich. Das ist ja eigentlich selbst, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Dann, wir freuen uns jederzeit über Feedback und Kommentare zu allen Sendungen, allgemein zu dem Programm hier, zu uns, wie auch immer. Wir danken wieder dem Pflaster-Podcast für das zur Verfügung stellen des Aufnahmegeräts. Wir lassen uns auch gerne sponsern, damit wir uns ein eigenes leisten können. Genau. Über Flatter und Bitcoin nehmen wir Spenden entgegen. Genau, steht alles auf der Seite. Wir sind auch auf Twitter, @murstrom und @flowwolf. @murdelta. Und ja, ich glaube, wir haben es jetzt. Ja. Wir beschließen das Ganze. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Zumindest hören wir uns. Hören uns beim nächsten Mal. Genau. Gut, bis dann. Bis dann, bis zum nächsten Mal. It's time for